Und ist doch so, dass du die Tür aufreißen möchtest und so viel Verlangen hast in dir drin, dass dir die Flügel herauswachsen müssten aus dem, was die anderen anschauen für deinen Buckel. Wenn eins bloß Augen dafür hätt und hätt an dich noch einen Glauben. Aber das gibt's ja nicht auf der beschissenen Welt. Was dich beißt, sind nicht deine Flügel, die herausstoßen mit aller Gewalt. Das bleibt ewig dein Buckel. Aus Marie-Louise Fleißer, Der starke Stamm. Dem Kasper wird's Schlupfloch. Gömstelen. Fußnote 1. Schwedisch. Schlupfloch. Unterm Fürst zugemauert, weil er zu oft gegens Fenster geflogen, zu viele Brüche im Glas verursacht, als dass ich's noch vertragen möcht. Ihm nachtragen tue ich's nicht, doch die Scheibe Glas will keiner mehr herrichten, reparieren. Wo soll er jetzt hin? Sucht er sich, eins, neues Versteck? In Ritzen und Schlitzen hinter Mörtel versteckt? In Büschen und Hecken vom Gestrüpp verdeckt? Kriechen, krabbeln, krauchen. Seit das Navi keine Großbuchstaben mehr kennt, folgt er täglich dem Weg. Keine Ahnung, wo es endet. Wohin er auch schaut, überall nisten sie schon, ziehen die Brut hoch, stopfen die Schnäbel, verteidigen lauthals ihr Revier. Was soll er noch hier? Scharrfüße machen? Wandert er aus? Wohin könnte er gehen? Welche Wege liegen ihm? Er hat keine Heimat mehr. Seit Wochen siehst du ihn, Epitheton ornans, unschlüssig umherirren, trödeln bis treideln. Verwirrt ackert er deine Blumenbeettröge dir durch. Doch da liegt längst kein Korn mehr. Die Ratten haben's dir Jahr um Jahr leer gefressen. Du pflanzt nichts mehr an. Seit dir der Kasper gegens Fenster geknallt, er weiß, dass du's beschriebst, bevor er's tat. Das hat nichts geholfen. Wie der Stein für dein Herzblut nicht das Virus verhindert, das sich stets wie im richtigen Leben klandestin nur unter der Nachweisgrenze in deine Texte geschrieben. Seit er dir, ungelogen, gegen die Scheibe geflogen, auf das sie gesprungen geklirrt, sorgst du dich, er möcht dir was sagen, was nicht dein Ohr erreicht, weil du lange schon taub für sein Geschrei. Krakeel, Krawall, Klamauk. Und auf eins, Leben, Verbleib, Verderb, wirft er sich in deine Ruhe hinein, schneidet die Kabel des Rats dir in zwei, dass du nicht mehr entfliehen kannst. Ja, du machst ihn verantwortlich, auch für all die Muskeln und Sehnen, die du dir auf der Flucht überspannt, verrissen, auf dass du gelähmt in deinem Zimmer hockst und zum Fenster rausstierst wie der Narr. Am liebsten würdest du es ausreißen. Du willst ihn nicht hören. Kiviv? Was könnte er dir sagen? Die Zeit hier sei vorbei? Es wäre notwendig, weiterzuziehen, weil wir alles erreicht, was wir einst wollten, nämlich frei sein? Warum lässt du ihn nicht mehr ein? What is your way? Hospitality or hostility? Die Stangen des Käfigs kannst du ergreifen, mit deinen Schritten an seinen Rändern entlang die Größe ermessen, die dir hinter Gittern verbleiben, dagegen anrennen, einschlagen, zersägen, aufdehnen. So viel Kraft hast du gesammelt, so viel Schwung geholt, dass du die Lücke geschaffen, die breit genug, dich durchzuzwängen. Und kein Gewicht, das sich an dich gehangen, um dich auf dem Boden zu halten, konnte es verhindern, dass du entschwunden, ausgeflogen und nicht mehr zurückgekehrt bist. Bravo, mein Mädchen, das hast du gut gemacht. Dazu braucht eine Schneid. Eins, Leben lang das Schicksal der Geburt verarbeiten. Aber da draußen das Land, die Welt, Die Ferne ist weit. An was orientierst du dich auf deinem Flug? Wohin soll es gehen? Du bist jung, endlich. Flügge. Es spielt keine Rolle, wenn du dich verausgabst. Du erholst dich schnell und kein Ausflug erschöpft dich, dass du nicht schnell wieder regenerierst. Du tust alles, was geht. Austesten, probieren, versuchen, einfach mal schauen. Kurzer Halt, Stopp. Eins, Pause. Und schon geht's wieder weiter voran. Du baust dir eins, Nest. Jetzt weißt du, wie es funktioniert. Du findest zwei, drei komische Vögel, denen es ebenso geht. Ihr zieht um die Häuser. Sensationslust. Ihr lasst es euch gut gehen. Du suchst dir eins, Bleibe. Dach über Hals über Kopf. Und brennt eins, ab, stürzt eins, ein. Es findet sich stets eins, neue, weil dein Flügel so stark, dass sie dich immer weiter tragen. Du suchst nicht mehr auf dem Boden nach all den Resten, die andere übrig lassen. Du misch dich unter sie, willst vom frisch gebackenen eins Stück abzwacken. Entwickelst das Schreiben, um selbstständig zu werden, baust dir im Nebel nichts weiß eins Festhaltegrund auf Buchstaben schwarz. Errichtest eins Haus, das eins Schatten wirft auf deinen Weg. Und wunderst dich, warum es so dunkel um dich herum. Schaust dich im Spiegel an, deine Silhouette sieht gut aus. Und wenn nicht, bricht's aus dir heraus, brichst du zusammen und du stehst wieder auf, denn aufgeben gibt's nicht, das ist verboten. Du gehst nicht mehr nah ran, hältst deinen Abstand, beobachtest nur aus Distanz. Du merkst, wie die Regeln dich tragen, die hast du regelgehörig mitgenommen. Sie sind dir eingebrannt. Eins. Narbenkennzeichen ist gleich Brandmal. Stigma. Das trägst du herum. Und nur einmal im Frühjahr, wenn die Federn vom Frühling dir glänzen, fällt's nicht auf. Im Winter aber musst du dein Kleid verstecken, das jeden Tag älter und grau-rauer gegen die Reinheit Schneewittchens, Ballett und Pferdemädchen absticht. Jetzt schimmert's schon nicht mehr. Die Ausflügel werden kürzer. Du brauchst immer länger, dich auszuruhen. Liegst Tage und Wochen herum und weißt nicht, ob's Kopf, Körper, Seele, Knopf, Kropf, Siel, womit du zuerst zu tun. Bist du mehr müßig oder nur müde? Fußnote 2. Schwedisch, Knopf. Umgangssprachlich, Birne. Kopf. Kropp ist gleich Körper. Sjel ist gleich Seele. Sjelf ist gleich Selbst. Zwischen der Angst des Eingesperrt- und Ausgeschlossenseins bist du beschäftigt. Ständige Wiederherstellung des Alleinseins. Noch pfeifst du eins Lied, nicht immer eins Neues. Singst alte Weisen, auf dass sich die Töne im Winde verlieren. Wenn die Luft sie auf, mitnimmt, hoffst du, werden sie nicht wiederkehren. Du kannst dich befreien, denkst du, wenn du sie weiterträgst, bis aufgibst. Und tatsächlich verirren sich halbe Melodien im Wind, der Grundgütiger dir günstig. Doch bleibst du zurück mit zwei, drei Tönen, die ihren Halt und Zusammenhang verloren. Du traust dich nicht suchen und sie verknüpfen? Was, wenn wieder die alte Klage nur Superfütation deinen Lippen entströmt? Das immer gleiche Lied, alles wäre vergebens. Und du verstimmst bis verstummst. Trankst du den Brunnen leer oder suchte das Wasser sich eins neuen Weg? Nur du bliebst hängen auf dem trockenen Grund. Unfähig, dich zu bewegen. Selbstautonomie, Selbstveränderung, Selbstsuche. Ich möchte eins andere werden, Defizite beheben, mein Leben ändern. Was davon wolltest du, willst du noch? Das Alte hast du aufgegeben, das Neue lässt sich nicht greifen, der Schmerz nur schreibt sich tief in die Haut, die muss gefärbt und gegerbt werden, auf dass man sieht, was innen verkehrt, das Innere nach außen gezerrt. Und draußen zieht mit dir der Kasper radikal seine Runden, wartet darauf, dass du die Fenster öffnest. Kommt er herein oder möchte er, dass du hinaus? Du weißt schon, dass du selbst warst, die dafür sorgte, dass ihm das Nest versperrt wird. Dass er jetzt häufiger noch als zuvor, weil verwirrt, gegen Scheiben und Mauern klirrt. Erinnert den Schlupf, den du ihm verwehrst. Wie willst du leben ohne ihn? Wie soll er singen ohne dich? Du möchtest dich trösten, exkulpieren, dass es noch zwei Lücken gibt. Auf der anderen Seite, die noch keiner gesehen, keinen Schaden angerichtet, doch du hast sie ja längst verraten vor lauter Furcht. Er möchte dorthin ziehen, die nächsten Scheiben zerstören, und jetzt sind sie alle zu, aus, kaputt und vorbei. Merkst du nicht, wie er flieht? Er lässt dir keine Ruhe, aber vertraue nicht drauf, dass er nicht ohne dich kann, dass du dir aussuchen könntest, ob du ihn hörst oder nicht, dass du ihn hinhalten, holen kannst, wenn du ihn brauchst, und aussperren, wenn dir sein Klageweh, Klageweckruf zu viel. Der Kasper ist eigen, ich weiß nicht, ob er sich in eins Tiefe stürzt, wenn du ihn nicht erhörst, keinen neuen Schutz gewährst. Er wird doch immer die Flügel breiten. Doch wie lange werden sie noch zum Abflug, Überflug, Wegflug, Ausflug? Vielleicht möchte er in den Käfig zurück, weil er alt und müde des Ungewissens sich ausruhen möchte. Seine Stimme wird heiser, und wenn auch das Lied nicht neu, wird's doch leiser. Ihr könntet so schön gemeinsam krächzen. Was also wirst du tun? Ihn die letzten Geschichten erzählen lassen, die ihn noch quälen, auf dass sie hinaus in der Welt vom Wind vertragen wie deine O-Töne? Du weißt, dass kein anderer kommen wird, kein neuer Vogel mit lustigen Melodien. Wenn der Ursprung des Schreibens das Gefühl des Gefängnisses ist, des Eingesperrtseins und der Not des zwanghaften Entfliehens. Brauchst du's, um eins Grund zum Schreiben zu haben? Fliehst du den Käfig, machst du dich frei oder entziehst du dir den Boden? Was, wenn du aufhörtest? Was, wenn alles weggeschrieben? Bleibt dann nur leere Hülle? Oder wirst du eins neuer Mensch? Eins unbeschriebenes Blatt? Warum hat Robert Walser aufgehört zu schreiben? Wie oft muss man sich häuten, bis man die letzte feste Haut in Fetzen haut, die keiner mehr durchdringt? Manchmal, wenn ich dich draußen sehe, wie du dem Wasser übers Antlitz blickst, wie du Ausschau hältst, Epiphanie, nach der Frau am Meer, ob nicht ihr Schiff endlich käme, das dich mitnähme, auf das eins andere Vorangänge, die des Weges gewiss, dass du aufgeben könntest, dich abzumühlen, wie du sehnsuchtsvoll nach eins Steuer schielst, dass dein Ruder obsolesziert. Flieg ich gern auf und ziehe eins Runde, lenke deinen Blick auf mich, dass du dich erinnerst, dass du am Boden Schritt für Schritt, dass sie im Wasser Zug um Zug und ich in der Luft Schlag um Schlag, dass du dort unten Schwerkraft, dass sie da drinnen Schwerlicht und ich hier oben schwerelos, dass jeder und jede sein Element und wir nicht ohne einander auskommen können, nicht voneinander los. Auch wenn sie immer nur schweigt, wenn ich schreie und du versuchst, uns wegzuschreiben, auch wenn wir nicht wissen, wer von uns mehr fühlt, denkt oder meint, weint, wir sind alle dabei. Wir sind die drei Grundsünden, Gier, Torheit und Zorn. Wir sind uns einander Existenzberechtigung. Wir sind alle drei, zwei, eins. Hab ich dir schon gesagt, dass nicht der Kasper damals die Sichtgläser fliegend zerschlug, sondern eins Unbekannte auf der Suche nach eins Ventil für den inneren Druck? Oder aus welchem Grund sonst? Mit uns hatte das gar nichts zu tun. Oder wer schießt schon auf den Kasper? Und doch hat deine Angst sofort alle Angriffsflächen verbaut, hat die Sprünge im Glas dem Kasper in die Flügel geschoben. Wär es nicht an der Zeit nun, wo du es weißt und bereust, dass du ihm die Tür öffnest und entgegenkommst? Sein Geist sucht dich heim, du siehst ihn draußen im Baume sitzen. Aus Zweigen hat er sich, eins, Form gebaut. Eins, Silhouette sitzt er da und schaut dir herein. Wem Herr will, bli glömt nu. Fußnote 3, Schwedisch. Wer will jetzt hier versteckt? Gömmt, vergessen, glömmt, werden. Wir müssen hinaus aufs offene Meer. Dort harrt unser, eins, Dame. Lass sie nicht länger warten, es gibt nur eins Schicksal, dem kommst du nicht aus. Du kannst dich nicht ducken, dauernd im Dunkel. Du kannst nicht zurück, zum Löschen ist's nun zu spät. Das Feuer hat um sich gegriffen und keine Flucht hilft. Kämpfen musst du selbst. Nimm deine Regeln und Grenzen, begehre auf. Ewige Jugend, die erwachsen werden will und sich nicht traut. Rebelliere gegen die eigenen Schranken. Krall, Krampf, krank dich nicht fest mehr. Wie oft muss ich sagen, let's go. Sei eins mal. Nur, statt dauernd zu werden, sei einfach da. Als ob du schon fertig und jeder Tag mehr wär eins Geschenk. Fasse dich und setze Framing den Rahmen im Einklang mit dir. Erfülle den Auftrag, beende das Werk. Vertraue aufs Wort, auf seinen Sinn. Wer, wie, warum, wozu's gut. Vertraue darauf, dass sich's erfüllt. Und dann geh auf in der Welt ihrem Geräusch. Sich mit dem Tod aussöhnen ist gleich mit dem ungelebten Leben.